1. Nac dicen erenison verlius paulis di stat athen un begab sich nac corinth. 2. Dort begegnete einem Juden namens Aquila, dios sprunglich aus Pontus stamti und vor cursum imit sena Frau Priscilla aus Italien gekommen war, da Kaiser Claudius die Ausweisung aller Juden aus Rom angeordnet hat. 3. Da Paulus dasselbe Handwerk ausübte, wohnte und arbeitete bei ihnen, sie waren namlich von Beruf Zeltmacher. 4. Und jedem Sabbat fertier in der Synagoge gesprächen versucht, so wohl Juden als auch Griechen von seiner Botschaft zu übersügen. 5. Als Silas und Timotheus aus Macedonien eintreffen, widmet sich Paulus ganz der Verkündigung und besucht den Juden gegenüber nach Drucklich, das Jesus der Messias sei. 6. Da sie sich jedoch widersetzten und in beschimpften, schüttelte den Staub von seinen Kleidern und erklärt, das sie für ihr Schicksal selbst während wörtlich seien, warend sich nun den Heiden zuwenden word. 7. Verlius dicen orten zog in das Haus eins Gottesfürchtigen Menes namens Tisches Justus M., dessen Geburt unmittelbaren die Synagoge grenzte. 8. Crispus, der Vorsteher der Synagoge, kam imit seinem gesamten Haushalt zum Globen und den Herrn, und auch viel and a Korinther, die Paulus horten, globten und ließen sich taufen. 9. Eins nach sprach der Herr in einer Vision zu Paulus und ermutigten, kein Furcht zu haben, sondern weiterhin mutig zu predigen und nicht zu schweigen. 10. Versichert im seinen Beistand und Schutz vor Angriffen, die in dieser Stadt noch viel Menschen habe, die zu seinem Volk gehorten. 11. Daraufhin blieb Paulus ein Jahr und 6 Monate in Korinth und lehrt die Bevölkerung das Wort Gottes. 12. Waren der Amtszeit von Gallio als Proconsul von Achaia erhoben sich die Juden jedoch gemeinsam gegen Paulus und führten in vor den Richterstuhl. 13. Sie beschuldigten in, die Menschen dazu zu verleiten, Gott auf ein Weiser zu wehren, die dem Gesetz widersprech. 14. Noch bever Paulus antworten konnte, erklärt Gallio den Juden, dass die Klagene dann prüfen word, wenn es sich um ein tatsächliches Verbrechen oder ein Schwerzverbrechen handelte. 15. Da es sich jedoch lediglich am Streitigkeiten über Begriff, Namen und Eigenes religioses Gesetz handelte, sollten sie die Angelegenheit selbst regeln, da in diesen Fragen kein Richter sein wollte. 16. Mit diesen Worten wise sie konsequent vom Richterstuhl ab. 17. Daraufhin ergriffen sie Sosthenes, den Synagogen Vorsteher, und misshandelten indirekt vor dem Richterstuhl, doch Gallio ignoriert diesen Vorfall vollkommen. 18. Paulus blieb noch einigzeit in Korinth, bevor sich von den Bruden verabschiedet und in Begleitung von Priscilla und Aquila nach Syrien siegelt, zuvor hatte sich in Kentria das Haar scheren lassen, da ein Gelübd abgelegt hat. 19. In Ephesus angekommen, Trente sich von seinen Begleiten, jing jedoch selbst in die Synagoge, imit den Juden zu diskutieren. 20. Obwohl sie in Beten, für einen langeren Zeitraum bei ihnen zu verweilen, lente a diocese ursischen ab. 21. Verabschiedet sich imit dem Versprechen, bei Gott's Willen zu ihnen zurück zu kehren, und setzte sein Reich von Ephesus aus fort. 22. Nach seiner Landung in Caesarea reist hinauf, die Gemin zu grassen, und begab sich anschließend nach Antiochia. 23. Nach dem dort einigzeit verbracht hat, reist weiter durch die Region in Galatien und Phrygien alunga in ihrem Globen zu starken. 24. Zur gleichen Zeit traf ein Jude namens Apollos in Ephesus ein gebildeter Mann aus Alexandria, der über umfassend Kenntnis der Heiligen Schriften verfügt. 25. War bereits im Weg des Herrn unterwiesen worden und sprach mit großem Eifer über Jesus, obwohl er die Taufe des Johannes kannte. 26. Als sie begann, mutig in der Synagoge zu predigen, horten in Priscilla und Aquila, nahmen in Beseit und erklärten im die Lehre Gottes noch Präziser. 27. Da bebsichtigte, nach Achaia zu reisen, unterstützten in die Brüder und schrieben den dortigen Jungen, in freundlich aufzunehmen, nach seiner Ankunft erwiese sich als Großhilfe für die Gläubigen. 28. Den Widerlegte die Argumente der Juden offentlich und imit große Übersügungskraft, in dem von und der Schriften bewies, dass Jesus der Messias ist.